Deutschlandfunk, Rock etc. Erfolg als Musiker ist eine schöne Sache. Ein paar Millionen verkaufte Platten, ein Welthit. Beinahe jeder Musiker träumt davon. Wo also ist der Haken? Der amerikanische Sänger Curtis Stigers hat schlechte Erfahrungen gemacht. Seine Plattenfirma hatte ihm, nachdem er auf Anhieb seinen Welthit produziert hatte, jegliche künstlerische Entwicklung verboten. Er sollte so weitermachen, für Umsatz sorgen. Curtis Stigers hat es geschafft, seine Karriere zu beenden, um eine neue zu beginnen. Er hat die Metamorphose vom Popstar zum Jazzsänger vollzogen. Knut Benzner schildert die Details und beginnt 1991. That song that you were doing, the first one on the album, tell me about that. For this tune, I had this idea of taking the guitar lick. Let's do I Feel Fine. Yeah. Then you said it evolved, but what was the early version? The early version was came from Curtis's bass line. They took that, what we had sort of come up with, and made it something so much better and so much greasier and looser and wigglier. When do you know that music is in the bloodstream? Actually, the first year I was in Idaho, I auditioned for a choir, and the teacher said, you can't sing, you shouldn't sing, maybe you should play in the band. And swaddled in a beautiful song, a beautiful story. Ja. 1991. Ja, 1991. Der erste Irakkrieg. Der Warschauer Pakt wird aufgelöst. Boris Jelzin erklärt die KPDSU für illegal. In Maastricht wird eine einheitliche Währung beschlossen. Südafrika kündigt ein Ende der Apartheid an. Michael Stich schlägt in Wimbledon im Endspiel Boris Becker. Klaus Kinski stirbt, ebenso wie Max Frisch. Erich Honecker wird nach Moskau ausgeflogen. Hoyerswerda unter Beifall der zuschauenden Bevölkerung. Berlin wird Hauptstadt, der letzte Trabant läuft vom Band. In Haiti wird gegen Aristide geputscht. Er flüchtet in die USA. 1991 erscheint eine CD eines jungen Mannes, deren Cover seinen Kopf zeigt. Fast feuerrotes Haar. In Wirklichkeit war es schwarz. Feine Gesichtszüge, porträtiert wie ein Popstar, der nur aus Los Angeles kommen konnte. Dabei kam er aus Boise, Idaho, Mittelwesten. Und die dicken, dichten Haare reichten ihm bis auf die Schultern, mindestens. Ja. Yeah. Yeah, well I guess, yeah, I see you're talking about my hair. Wieder einmal will jemand mit ihm über sein Haar sprechen. Inzwischen ist es ab. Kurz angegraut und in einigen Jahren wird er über Haarausfall klagen. Dieses Haar war sein Image, beziehungsweise das, was seine Schallplattenfirma ihm gegeben hatte. The hair and the, what they called my image, sort of became a, you know. Was sie mein Image nannten, ja, sagte er. Das Haar war ein großer Teil dessen, über was die Leute redeten. Und so etwas ist das, was die Schallplattenfirmen befördern müssen, um Musik zu verkaufen. Das ist es mehr schlecht als recht. Ich war mir über mein Image nie so bewusst. Ich trage halt meine Kleidung, schneide mir die Haare und hoffe, dass es in Ordnung aussieht. Neben den Haaren war er bekannt für einen Song von seiner ersten CD. I mean, that's how anybody who, you know, who knew my success in the early 90s remembers me. I mean, for the most part. Ja, ich war der, der dieses und überhaupt solche Lieder sang. Ich war der Pop-Soul-Sänger. Aber ich war auch immer ein bisschen mehr. Ich wuchs als Jazz-Sänger, als Rock'n'Roll-Sänger, als Blues-Sänger, als Soul-Sänger auf. Ich war Fan verschiedener Musikarten und es wäre mir nie in den Sinn gekommen, diese verschiedenen Musikarten nicht zu mögen. Es gibt so viel, was man von jeder Musik nehmen kann. Und nun ja, meine erste CD hätte keine Pop-CD sein brauchen, aber glücklicherweise war dieser Song ein Welthit. Und das war eine gewaltige Sache. And, you know, I made my first record just happened to be a pop record. And so, yeah, that's... And luckily it was a hit around the world. And that was a huge thing. Das war es wohl. Diese erste CD verkaufte sich 2 Millionen Mal. Wie gesagt, die CD mit diesem Song, die CD hieß einfach nur Curtis Steigers und zeigt ihn als Songschreiber, Sänger und Saxophonisten, verkaufte sich 2 Millionen Mal. Das ist eine ganze Menge. Und nun kommt zwangsläufig das Aber. But so when I made that first record, I assumed that I'd be able to continue. Aber als ich diese erste CD gemacht hatte, ging ich davon aus, dass ich die Dinge, die ich als Musiker tun wollte, hätte entdecken können und mit der zweiten CD nach dem Erfolg der ersten das zu tun, was ich tun wollte. Die Schallplattenfirma allerdings war daran gar nicht interessiert. Sie wollten, dass ich dieselbe Sache immer und immer wieder mache. Und dadurch kam ich in Schwierigkeiten. Ich dachte, die liebten mich für meine Kunst, aber es war etwas anderes. Die zweite CD, Time Wars, erschien erst 4 volle Jahre nach der ersten, somit 1995. I spent the next 7 or 8 years kind of dismantling. 6 or 7 years, I guess, sort of dismantling the career. Die Jahre nach 1991, die 6, 7 Jahre nach I Wonder Why, verbrachte ich damit, meine Karriere zu demontieren, sie zu zerstören, um endlich loszulegen, und machte dies und das. Meine dritte CD, die 1999 erschien, Brighter Days war ihr Titel, und 4 oder 5 Menschen kauften sie tatsächlich. Das war meine Singer-Songwriter-CD, gegen die sich die Schallplattenfirma gewehrt hatte. Nun, damit hatte ich sie dann gemacht, aber an einem bestimmten Punkt realisierte ich für mich, dass der stete Versuch, Radiohits zu schreiben und in die Charts zu kommen, für mich nicht angenehm war. Es ging damit nur um einen Song. Ein Song, der es macht, der von einem Haufen junger Leute gekauft wird. Und dann warst du gut. Wenn man keinen Hit hat, ist man nicht erfolgreich. Inzwischen gründen sich die CDs, die ich mache, nicht auf Hits. Sie gründen sich auf die Musik, die ich mag. Und insofern sind sie erfolgreich, soweit ich das sehe. Meinen Lebensunterhalt verdiene ich mir mit Konzerten, mit Live-Auftritten, mit Musik, die ich vor Menschen spiele. Damit wuchs ich auf und überhaupt, das ist das, von dem ich immer mir vorstellte, was Musiker täten. In that regard, they're successful as far as I'm concerned. And I make my living by touring, by playing in front of people, by playing music for people, which is what I grew up doing anyway and what I sort of always imagined musicians did. Brighter Days, diese Singer-Songwriter-CD aus dem Jahr 1999, war eine gute CD. Hatte sie bei einer anderen Schallplattenfirma gemacht. Das ist das eine. Das andere, 3 CDs in 9 Jahren, das ist weniger als nichts. Das ist sozusagen gar nichts. Und was die Auftritte betraf, auch diesbezüglich hatte er, nennen wir es, eine Krise. Luckily, what I get to do finally, it took me a while to figure out how to do it without having a big record company, you know, breathing down my neck, telling me what's a hit and what's not. Es hat, sagt er, eine Weile gedauert, um dahinter zu kommen, dass es ohne große Schallplattenfirma geht, die mir das Genick bricht und mir erzählt, was ein Hit ist und was nicht. Er hatte gehofft, dass man ihn bereits nach den ersten 3 CDs mit seinen Helden, wie er sagt, in Verbindung bringt. Ben Morrison, John Hyatt und natürlich Ray Charles. Ich meine, I Wonder Why hätte von Ray Charles sein können. Nochmal zurück zu Brighter Days. Düster und dunkel, nach den vielen Enttäuschungen. Mit Pedal- und Lapsteel-Gitarre von Greg Lees, der aus etwa Kitty Lang's Band, der diese Trauer durch sein schwebendes Spiel unterstützte. But at the same time, I started touring as a jazz musician again, you know, playing live. Doch zur gleichen Zeit, zu Steigers, fing ich an, wieder als Jazzmusiker unterwegs zu sein. Ich hatte Auftritte in Dänemark insbesondere, sowie in Skandinavien mit einem Brüderpaar, den Doki Brothers, bekannte Jazzmusiker aus Dänemark. Und ich dachte mir, das willst du machen, da willst du hin. Ich war ein guter Popsänger, ein ganz guter Popsongschreiber. Ich bin ein großartiger Jazzsänger, das weiß ich. Vielleicht klingt das überheblich, aber daran glaube ich. Ich kann einer der besten Jazzsänger der Welt werden. Ich habe mich damit beschäftigt, schon als Kind. Ich kenne diese Sprache und ich kann sie sehr, sehr gut. Da gehöre ich hin. I know the technique. I've grown up with it. I studied it since I was a young, since a kid. Since I was a kid, I've studied all the great jazz singers. I've gone to school for it, so I know the language, and I do it very, very well. And it's where I belong. What I've done on my 3 Concord records since 2000, since the beginning of the century, is was ich mit meinen 3 Concord CDs seit 2000, seit Beginn des neuen Jahrhunderts gemacht habe, ist einen Weg zu finden, einen neuen Weg, es zu machen. Mehr als lediglich My Funny Valentine, diese Standards immer und immer wieder. Ich meine, ich mag diese Lieder, verstehe mich nicht falsch. My Funny Valentine ist eines der schönsten Lieder, die geschrieben worden sind. Doch es ist gemacht worden, gemacht, gemacht gemacht, gemacht und nochmal gemacht. Und sie machen es weiter. Was ich versuche, ist, Songs zu finden, die meiner Erfahrung entsprechen. Songs, mit denen ich aufwuchs, die ich liebe. Denn ich wuchs in den 70ern auf, in den 80ern, in den 90ern. Ich weiß, was Rock'n'Roll ist, Soul und große Country-Musik. Und ich habe versucht, Songs zu finden, die meiner Meinung nach, so jung bin ich auch nicht mehr, modern sind, die ich auf ihre simple Form bringen kann, nicht wie sie produziert worden sind, nicht wie sie gesungen gewesen sein mögen, sondern übertragen auf meine Form, meinen Jazz. Strip them down to their simplest form, just the song itself, not the production, not how it was produced, not how it was sung, but just how it was written, and then put it into my jazz. Dazu später. Hier erstmal ein Lied der erwähnten CD Brighter Days. She's Fading Away. Why it hadn't happened yet, and who is the victim, and where is the crime, and how we gonna fix it, and do we have the time? Watch your eyes, she stumbles, tumbling blindly to the floor. Yeah. Wie gesagt, Brighter Days, eine wunderbare, kaum bekannte CD. Watch you drive away the same as every day from the window of our room. You and your dancing shoes and all the world your stage as the traffic plays the tune. Don't go far. Don't go far. Now we were children once, and little did we about the dangers we might find. We just lived for fun, we couldn't wait to cut and run as our mothers called behind, calling don't go. Das Saxophon. Er sei, erzählte Curtis Stigers, kein Jazz-Saxophonist, er sei Rhythm and Blues oder Soul-Saxophonist. Und er habe immer versucht, wie ein Gitarrist zu klingen, wie Jimmy Page, B.B. oder Albert King und Stevie Ray Vaughan. Wenn ein richtiger Saxophonist hereinkäme, Sonny Rollins zum Beispiel, legte er sein Horn beiseite und ging nach Hause. Zu der neuen CD. You Inspire Me. Sein Jazz, hatte er gesagt, seine Traditionals. Lieder von Ray Davis, den Kings also, von Lennon McCartney, sozusagen die Beatles, Merle Haggard, Country, Randy Newman, Sammy Kahn und Irving Berlin, dann doch und nun dieses Lied, über das Steigers gleich spricht. I love the song. I've always I sit around and I would play the song, say, in my sound checks. Ich mag das Lied. Ich saß immer rum und spielte das Lied in meinen Soundchecks in den späten 90ern, als ich solo, nur mit Gitarre auf Tour war. Mein Soundcheck-Song, ich meine, das ist ein langer Song und der Soundcheck, man hatte, bis ich das Lied zu Ende brachte, viel Zeit, um den Sound einstellen zu können, in meiner blauen Phase. Dann waren wir im Studio und dieses Lied war gar nicht auf meiner Liste. Ich hatte zwar nach einem Bob Dylan-Song gesucht, aber welchen? We were in the studio a year and a half ago making this record, and it wasn't on my list. I had looked for a Bob Dylan tune and I just hadn't found the one that fit in with the group of songs. But Ben Allison, the bass player on this record. Ben Allison, der Bassist der CD, selbst ein guter Songschreiber und Arrangeur, kam. Wir unterhielten uns über Songschreiber, die wir gut fanden, und landeten bei Bob und bei seinen Songs natürlich. Wie würde sich der anhören wie der? Und er kam dann auf das Lied. Ich sagte, ja, den hatte ich vergessen, das war ja mein Lied auf der akustischen Gitarre, ja, warum nicht? Er meinte, okay, auf der nächsten CD. Und ich sagte, nein, hier im Studio sind die 5 besten Musiker des Planeten, die Mikrofone stehen bereit. Eine halbe Stunde später hatten wir das Lied. Ein wunderbares Lied, schon immer da, Bob ist Bob, er ist einer der, naja, du weißt. Here with microphones, let's try it. And within a half an hour we had this take, and it just, there's something about this song, it's just, it's like it's been there since the beginning of time. Bob is Bob, he's, you know, one of the, you know. Ein Bob Dylan Song, das ist also klar, aber welcher? Lang sind einige seiner Lieder. Der Text ironisch, er sagt, Mädchen, denk nicht weiter darüber nach, ist alles in Ordnung, und dann haut er ab. Yeah, he doesn't mean it. It's definitely a sardonic, sarcastic thing to say. Ja, sagt Steigers, er meint nicht das, was er ihr sagt. Bissig, sarkastisch, kein Liebeslied. Naja, es ist ein Liebeslied, auch, denn er singt, und das war wichtig für mich, du hast es verfuscht, Baby, du hast es verbraten. Wunderbar, traurig und voller Humor, und eigentlich hat alles, was Bob tut, einen gewissen Sarkasmus und Humor in sich. There's a glint of humor, and I think in everything that Bob did, there was always, or everything that Bob does, there's always a sarcastic bit of world-weary humor to it. Es gibt in diesem Lied noch eine weitere schöne Zeile. I gave her my heart, but she wanted my soul. Ich gab ihr mein Herz, doch meine Seele wollte sie. Don't think twice, it's all right. Ain't no use to sit and wonder why, babe, if you don't know by now. Ain't no use to sit and wonder why, babe, it'll never do somehow. When your rooster crows at the break of dawn, look out your window, I'll be gone. You're the reason I'm traveling on. Now don't think twice, it's alright. There ain't no use in turning on your light, babe. Yeah. The light I'll never know. turning on your light, babe. I'm on the dark side of the road. I wish there was something you would do or say. Try and make me change my mind and stay. We never did too much talking anyway. Don't think twice, it's all right, it's all right. Like you never did before. It ain't no use calling out my name, girl. I can't hear you anymore. Thinking I'm wondering, and I'm walking down the road. I once loved a woman, a child, I'm told. I gave her my heart, but she wanted my soul. Don't think twice, it's all right, it's all right, it's all right. So long, honey, babe. Where I'm bound, I can't tell. Goodbye's too good a word, babe. So I just have to say fairly well. Now I ain't saying you treated me unkind. Yeah, you could have done better, baby, but I don't mind. You just kind of wasted my precious time. Don't think twice, don't think twice. It's all right. It's all right. Thank you. 7 Minuten. Vielleicht sollte jeder Jazzsänger einen Bob Dylan-Song singen. Der Schlagzeuger spielt, als sei er besoffen. Besoffen von dem Lied. Ein Kompliment also. Diese Orgel, seine Stimme. Das Saxophon, in diesem Fall nicht von ihm, Steigers, sein Arrangement. Bob wrote it. But it's my song. I own it when I sing it. Then I give it back to him, you know, when I'm done. Bob hat dieses Lied geschrieben, aber es ist mein Lied. Wenn ich es singe, ist es meins. Dann bekommt er es zurück. Aber reden mit ihm, mit Dylan über diese Version? Nein, zu 50% gäbe es die Möglichkeit, dass er sie dusselig findet. I don't want to chat with him. I don't want to, you know, because I'm sure there's at least a 50% chance that he'd say, oh, it's crap. It's terrible. You missed the point, you know. So it's better to just let people like that be mysteries and idols. Und so bleiben gewisse Personen, was sie sind, mysteriöse Idole. Aber ja, vielleicht sollte tatsächlich jeder Jazzsänger einen Bob Dylan-Song singen. yeah, that was, you know, clearly not many do. You know, the same way that clearly not many people, nobody has ever covered a Merle Haggard song in jazz, which I pat myself on the back. Und einen Merle Haggard-Song sollte ein Jazzsänger vielleicht auch ab und an mal singen. Nochmal zur CD. I picked each of the songs for different reasons, but I mean, if you could say sort of a general reason, because they, you know, because I think they're great songs. Ich wählte die Lieder nach unterschiedlichen Gründen aus, jeden Song für sich. Doch der generelle Grund war, alles sind tolle Songs, denn sie bewegen mich. Und sie scheinen aufzugehen, so wie ich sie aufbreche und in ein Jazzquintett bringe. Manche Songs tun das nicht, obwohl gute Songs, aber sie passen nicht in diesen Stil. I Feel Fine zum Beispiel, der Beatles-Song. Ich habe eine kleine Hütte in den Bergen von Idaho, dort, wo ich jetzt lebe, in der Mitte des Nirgendwo. Aber wir empfangen einige Radiosender. Wir haben kein Fernsehen, meine Frau, meine Tochter und ich. Und als ich im Sommer dort war, um die CD vorzubereiten, hörte ich mir meine Schallplattensammlung an. Und ich hörte viel Radio. Ein Radiosender war ein Oldie-Sender. Ich hörte also Lieder, die ich lange nicht gehört hatte und die man einfach so hinnimmt. Eines Tages spielten sie I Feel Fine. Ich sang es unter der Dusche mit und es begann zu swingen. I was singing it in the shower. It's silly, but I tend to do that. I've always done that since I was a kid. And I started feeling it swinging instead of do do do do do do do do. It was, I just do do do do do do do do. And so it just, it seemed to work. It seemed to, and that's how a lot of them. Es passte. Manchmal passiert mir sowas, wenn ich Fahrrad fahre. Ich bin ein besessener Mountainbiker, weil ich halt in den Bergen lebe. Und wenn ich verschwitzt und ausgelaugt wieder heimkomme, habe ich ein Lied im Kopf. Manche Lieder gehen auf, manche nicht. I Feel Fine tut es. Ich brachte die Melodie der Gitarre auf den Bass. A lot of songs come that way. They'll just come out of nowhere. And some will work and some don't. But I Feel Fine, I think, really worked, because I took that guitar line, do-do-do-do-do-do-do-do, and just turned it into a bass line. Do-do-do-do-do. Und die Band machte die CD zu dem, was sie ist. Das tut sie mit jedem Song. Auch mit denen, die nicht unsere Standards sind, sondern eben etwas älter. Blue Skies, Irving Berlin, 1946. Skies smiling at me, nothing but blue skies do I see. Bluebirds singing a song, nothing blue skies from now on. Never saw the sun shining so bright, never saw things going so right, noticing the days hurrying by. When you're in love, my, how they fly by. Blue days, all of them gone. Nothing but blue skies from now on. Never saw the sun shining so bright. Never saw things going so light. Noticing the days hurrying by. When you're in love, my, how they fly by. Blue days, all of them gone. Nothing but blue skies, blue skies, blue skies from now on. Live ist Steigers dann noch besser als auf dieser CD. Ein Geschichtenerzähler darüber hinaus. Mit einem Trio. New Yorker, wie er ebenfalls mal einer war. Schlagzeug, Standbass, Flügel und er. Saxophon, Skatgesang hier und da ohne Gitarristen. No guitar, yeah, which, it's... Ohne Gitarristen. Ich möchte gerne einen dabei haben. Doch das ist ein finanzielles Problem. Ein weiteres Hotelzimmer, ein weiteres Flugticket, ein weiteres Gehalt. Im Jazz, sie werfen mir das Geld nicht hinterher. Das Geld regnet nicht aus Eimern auf mich herab. Im Jazz, they're not throwing money at me. You know, they're not, the money doesn't come, you know, come pouring down on me in buckets. Das tat es mal, das muss es mal getan haben. Auf Tournee mit Clapton. Elton John, Rod Stewart, erster Klasse Flüge, gute Hotels, schöne Frauen. Ja, yeah, 1991. In guten Hotels wohnt er nach wie vor, immerhin. Das war's. 6 CDs in 14 Jahren, aber angekommen. So kann aus einem Popstar ein Jazzsänger werden. Yeah, thank you. It was a good conversation. I enjoyed it. I don't know what it is, but I know that I can't live without her anyway. Anyway, anyway, das war Rock etc. mit einer Sendung über den amerikanischen Sänger Curtis Stigers von Knut Benzner.